Neuntes Kapitel. Die Ursache des chronologischen Wirrwarrs in den mittelalterlichen Urkunden. Im vorhergehenden Kapitel haben wir eine neue, für den Geisteszustand mittelalterlicher Urkundenschreiber beschämende Erscheinung aufgedeckt. Diese Männer irrten sich nicht nur in den Jahresmerkmalen, sondern sogar in den Angaben von Ort, Tagesdatum. Oder vielmehr, wenn wir nach dem Vorbild der Fachleute die zuverlässigste aller Erklärungen heranziehen, so müssen wir bekennen, wie diese gebildeten Beamten mittelalterlicher Kanzleien zeitweise nicht richtig bis 20 zählen konnten, so waren sie zeitweise ebenso wenig imstande, Ort und Tag so unter ihre Schriftstücke zu setzen, dass diese beiden Angaben in richtiger Übereinstimmung waren. Denn sie haben sich in diesen Punkten nicht gelegentlich versehen, nein, die Forschung hat solche Fälle sogenannter uneinheitlicher Datierung massenweise aus den verschiedenen Jahrhunderten feststellen müssen. Statt einer langen Liste solcher Fälle, die ein kleines Heft füllen würde, seien nur noch einige Beispiele angeführt, um zu zeigen, wie sich die Fachgelehrten mit solchen Tatsachen abzufinden wissen. H. Bloch schreibt: Selbst ein völliger Laie wird ohne weiteres begreifen, dass Konrad II. Nicht am 17. Januar 1035 zu Tileda in der Goldenen Aue und am gleichen Tage rund 450 Kilometer davon entfernt zu Limburg an der Hart geurkundet haben kann. Bloch hat ganz recht, so etwas begreift selbst ein blutiger Laie. Konrad kann unmöglich an ein und demselben Tage eine Urkunde in Tileda und eine in Limburg auszustellen veranlasst haben. Die beiden Urkunden mit demselben Tagesdatum und den verschiedenen Ortsangaben existieren nun aber, und wir sind neugierig, wie Bloch die Geschichte aufhält. Die beiden Diplome nämlich hängen eng miteinander zusammen. Beide Handlungen gehören in den Januar nach Tileda. Aber die zweite, an Kloster Limburg gegebene Urkunde, war von vornherein bestimmt, erst im Sommer 1035 bei der Weihe der Kirche vollzogen und ausgehändigt zu werden. Bei dieser Gelegenheit ist der Ortsname nachgetragen worden. Auch die Zahl der Kaiserjahre wurde richtig umgesetzt. Dieser kühne Erklärungsversuch Blochs klingt den Ohren der Diplomatiker, die nach Ficker an solche Interpretationen gewöhnt sind, so unverfänglich, dass für sie damit jede Schwierigkeit behoben ist. Und irgendeine derartige Lösung finden die Diplomatiker bei den vielen Fällen uneinheitlicher Datierung Gottlob immer. Wir wollen uns nun aber daran erinnern, dass Uneinheitlichkeit der Datierung nichts anderes bedeutet, als dass in den Datumsangaben ein großer Fehler steckt, dass die Urkundenschreiber in diesen Schriftstücken, auf Deutsch gesagt, blödsinnige Datumsangaben niedergeschrieben haben. Denn die Datumsangabe im Limburger Diplom ist und bleibt Unsinn. Limburg, den 17. Januar 1035, ist und bleibt eine Ungeheuerlichkeit, da Konrad ja am 17. Januar gar nicht in Limburg, sondern in Tileda war. Bloch kann ja auch diesen groben Schnitzer nicht wegzaubern. Er versucht nur zu erklären, wie der Urkundenschreiber zu solchem Unsinn gekommen sein müsse. Und nun wollen wir uns im Geiste nach Tileda versetzen, wo am 17. Januar 1035 unser Notar urkundete. Über zwei Sachen wurde verhandelt. Es mussten zwei Urkunden angefertigt werden. Unser Notar schrieb also zuerst das Stück für Tileda. Er schrieb es fix und fertig und versah es mit der richtigen Datumsangabe. Tileda, den 17. Januar 1035. Dann machte er sich an das Diplom für Limburg und schrieb auch das fast fertig, setzte sogar schon darunter den 17. Januar 1035. Nun kam aber der Auftrag, dies Limburger Diplom vorläufig nicht auszuhändigen. Das sollte vielmehr immer nach der Blochschen Erklärungsweise erst später im Sommer in Limburg fertiggestellt und übergeben werden. Und als er dann im Sommer mit Konrad in Limburg war, was tat unser Notar? Er setzte einfach neben den 17. Januar Limburg. Und nun stand etwas ganz Unsinniges da. Er verfuhr bei seiner Arbeit vielleicht gedankenlos? Oh nein, denn wie wir bereits hörten, hat er das Kaiserjahr, das sich in der Zwischenzeit geändert hatte, richtig umgesetzt. Er steht also wieder vor uns, der nun bereits wohlbekannte Mann aus dem Mittelalter, der im selben Augenblick den größten Blödsinn von sich gibt und ganz vernünftig nachdenkt. Hätte unser Notar seinen ganz gewöhnlichen Hausmannsverstand walten lassen, so hätte er in Teleda geschrieben, Actum, also verhandelt, den 17. Januar 1035 in Teleda. Und dann im Sommer hätte er in Limburg ganz natürlicherweise und selbstverständlich weiter unten sein Schriftstück geschrieben, Datum, also ausgefertigt, den so und so vielten des so und so vielten Monates in Limburg. Und alles hätte ohne jedes Kopfzerbrechen seine Richtigkeit.